Die Eigenblindheit. Bei der Lektüre der folgenden Krankheitsbilder dürfte es sehr nützlich sein, wenn Sie bei den einzelnen Symptombildern in Gedanken nach einem Ihnen bekannten Menschen aus Ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft suchen, der an dem entsprechenden Symptom erkrankt war oder ist. So haben Sie die Möglichkeit, die gedeuteten Zusammenhänge zu prüfen. In diesen Fällen werden Sie sehr schnell die Stimmigkeit der Deutung nachvollziehen können. Nebenbei führt eine solche Beschäftigung zu einer sehr guten Menschenkenntnis. Doch all dies sollten Sie lediglich in Ihren Gedanken tun und auf gar keinen Fall andere Menschen mit irgendeiner Deutung überfallen. Denn letztlich geht Sie weder das Symptom noch das Problem eines anderen etwas an. Und jede Bemerkung, die Sie ungefragt zu jemandem machen, ist bereits ein Übergriff. Jeder Mensch hat allein sich um seine eigenen Probleme zu kümmern. Mehr kann er zur Vervollkommnung dieses Universums nicht beitragen. Wenn wir Ihnen dennoch empfehlen, die Krankheitsbilder an anderen Menschen zu prüfen, so dient dies lediglich dem Zweck, Sie von der Richtigkeit der Methode und der Zusammenhänge zu überzeugen. Denn bei der Betrachtung Ihres eigenen Symptoms werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, dass in diesem ganz speziellen Fall die Deutung überhaupt nicht stimmt, ja, gerade das Gegenteil der Fall ist. Hier liegt das größte Problem unseres Unternehmens. Die Betriebsblindheit im eigenen Haus. Theoretisch ist diese Eigenblindheit leicht nachvollziehbar. Ein Symptom lebt ja ein im Bewusstsein fehlendes Prinzip. Unsere Deutung benennt dieses Prinzip und weist darauf hin, dass es eben doch im Menschen da ist, allerdings im Schatten liegt und deshalb nicht gesehen werden kann. Der Patient vergleicht aber eine solche Aussage immer mit seinen bewussten Inhalten und stellt fest, es ist nicht da. Dies hält er dann meist für den Beweis, dass die Deutung in seinem Falle nicht stimmt. Dabei übersieht man, dass es ja gerade darum geht, dass er es nicht sieht, aber über den Umweg des Symptoms sehen lernen sollte. Das allerdings erfordert bewusste Arbeit und Auseinandersetzung mit sich selbst und ist nicht mit einem kurzen Blick zu lösen. Wenn also ein Symptom Aggressivität verkörpert, so hat ein Mensch gerade deshalb dieses Symptom, weil er eben entweder die Aggression nicht bei sich sieht oder sie gar nicht lebt. Erfährt dieser Mensch etwas von der Deutung der Aggression, so wird er sich mit Vehemenz dagegen wehren, wie er sich schon immer gegen dieses Thema gewehrt hat, sonst läge es ja gar nicht im Schatten. Es ist also nicht überraschend, dass er bei sich keine Aggression entdeckt. Würde er sie bei sich sehen, hätte er gar nicht dieses Symptom. Über diesen reziproken Zusammenhang kann man die Regel aufstellen, dass man an der Stärke der Betroffenheit ablesen kann, wie gut eine Deutung zutrifft. Stimmende Deutungen lösen zuerst eine Art Unwohlsein aus, ein Gefühl der Angst und damit der Abwehr. Es mag in solchen Fällen hilfreich sein, wenn man einen ehrlichen Partner oder Freund hat, den man befragen kann und der auch den Mut hat, offen die Schwächen auszusprechen, die er an uns wahrnimmt. Noch sicherer ist es, auf die Äußerungen und Kritik seiner Feinde zu lauschen. Sie haben fast immer recht. Die Regel: Wenn eine Erkenntnis zutrifft, macht sie betroffen.